Bayern 2 Radiokrimi. Wir bringen nun den ersten Teil des Hörspielkrimis »Zwei Fremde im Zug« nach dem gleichnamigen Roman von Patricia Highsmith. Die Autorin wurde 1921 in der texanischen Kleinstadt Fort Worth geboren. Sie studierte Literatur und Zoologie an der Columbia University in New York. 1941 begann sie mit dem Schreiben. 1950 gelang ihr mit »Zwei Fremde im Zug« der Durchbruch als Meisterin des Kriminalromans und des Psychothrillers. Dieser Roman wurde von Alfred Hitchcock verfilmt. 1963 zog Highsmith nach Europa. Sie lebte in Italien, England, Frankreich und schließlich im Tessin in der Schweiz, wo sie vor 25 Jahren, am 4. Februar 1995, in Lugano starb. In »Zwei Fremde im Zug« erzählt Highsmith von der zufälligen Begegnung zweier unterschiedlicher Männer, die für beide dramatische Folgen hat. Warum hatte Miriam ihn zu sich gerufen, dachte Guy. Guy, ich würde dich gern sehen. Ich erwarte ein Baby. Was zum Teufel hatte er mit ihrem Baby zu tun? Immerhin, Miriam bekam kein ungewolltes Baby, so viel stand fest. Und das hieß doch wohl, dass ihr Liebhaber sie heiraten wollte. Und das wiederum hieß, dass sie vorher von ihm, Guy, geschieden werden musste. Komm bitte, sobald es geht. Miriam. Und wenn sie die Scheidung hinauszögern wollte? Wenn sie nur Geld von ihm wollte? Ihr war alles zuzutrauen. Vielleicht wollte sie sich überhaupt nicht scheiden lassen, vielleicht nie. Vor Hass konnte er schon nicht mehr klinken. Das war ihre Nähe. Eine ungesunde Hitze ging von ihr aus, wie von der Prärie da draußen, böse und erbarmungslos. Entschuldigung, darf ich? Ich meine, ist der noch frei? Ja, bitte. Der große blonde Mann mit dem bleichen, zu klein geratenen Gesicht und dem enormen Pickel auf der Stirn ließ sich auf den Sitz gegenüber fallen. Er schien unschlüssig zu sein, ob er schlafen oder eine Unterhaltung beginnen sollte. Das fehlte noch. Guy schlug das neben ihm liegende Buch auf. Komm bitte, sobald es geht. Guy, ich erwarte ein Baby. Oh, verzeih. Jetzt hatte er seinem Gegenüber auch noch auf den Fuß getreten. Bitte, mach nichts. Wo sind wir eigentlich? In Texas. Warum war er so nervös? Es gab so vieles, auf das er sich freuen konnte. Die Scheidung, das Projekt in Florida und dann Anne. Jetzt konnten sie endlich anfangen, Pläne für die Zukunft zu machen. Auch einen Schluck? Danke, nein. Wo fahren Sie hin? Metcalf. Aha. Hübsche Stadt. Beruflich unterwegs? Ja. Ein starkes Glücksgefühl durchströmte ihn auf einmal. Seit 3 Jahren wartete er schon. Natürlich hätte er sich die Scheidung schon früher erkaufen können, aber dazu hatte ihm das Geld gefehlt, ohne feste Anstellung. Was sind Sie vom Beruf? Architekt. Sie bauen Häuser und sowas? Ja. Ich glaube, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Bruno. Charles Anthony Bruno. Guy Haynes. Freut mich. Die Fahrkarten bitte. Wenn's sein muss. Ist das Ihr Platz? Nein. Salonabteil. Nächster Wagen. Guy starrte angestrengt aus dem Fenster. Vielleicht war Anne gestern hier entlang gekommen auf dem Weg nach Mexiko. Er hätte mit ihr zusammenfahren können. Sie hätte einen Tag bleiben und seine Mutter kennenlernen können. Sie hätte gewollt, aber er nicht, weil es auf dieser Reise um Miriam ging. Er hatte Anne fast alles von Miriam erzählt, aber er konnte den Gedanken, dass die beiden sich begegneten, nicht ertragen. Er hatte Hunger. Der Kerl hatte gerade seine Bestellung aufgenommen, als der blonde junge Mann leicht schwankend in der Tür erschien. Ober! Bitte lassen Sie die Bestellung dieses Herrn in den Salonwagen Nummer 3 bringen. Und mir bringen Sie ein Steak. Halb durch mit Chips, dazu Apfel. Ist doch okay, oder? Ja. Guy fühlte sich etwas überrumpelt, aber dann stand er auf. Warum auch nicht? Er hatte sowieso keine Lust mehr, allein zu sein. Stolpern Sie nicht. Das war in der Tat nicht ganz einfach. Die 4 Whiskyflaschen, die aufgereiht auf einem Krokodillederkoffer standen, waren das einzig Ordentliche in dem Raum. Taschen- und Schrankkoffer versperrten den Weg. Dazwischen Tennisschläger, Golfschläger, zwei Fotoapparate. Und auf den Sitzen eine Menge illustrierte Romane und Comic-Heftchen verstreut. Sieht mächtig nach Sport aus, was? Mhm. Das Zeug ist nagelneu, hat mir meine Mutter mitgegeben. Damit ich nicht so viel in den Kneipen herumhänge. Na, jedenfalls kann man alles versetzen, wenn es einem mal dreckig geht. Oh, auch ein Whisky? Warum nicht, dachte Guy. Nehmen Sie doch Platz. Und ziehen Sie Ihren Mantel aus. Aber sie nahmen beide nicht Platz. Und die Mäntel behielten sie auch an. Merkwürdige Füße hatte Bruno, dachte Guy. Vielleicht waren es auch die Schuhe, kleine hellbraune Schuhe mit langen glatten Kappen, ähnlich geformt wie Brunos viereckiges Kinn. Hoffentlich war es Ihnen nicht unangenehm, dass ich Ihnen in den Speisewagen gefolgt bin. Aber nein. Wissen Sie, mir war so einsam zumute. Fehlten bloß noch ein paar Plattitüden übers Alleinreisen in Salonabteilen, dachte Guy. Das konnte ein zäher Abend werden. Ihre Bestellung, meine Herren. Na endlich! Der Duft von Holzkohle und gebratenem Fleisch besserte seine Laune. Vor Bruno stand ein großes Steak mit Pilzen. Guy aß ein Hacksteak. Was bauen Sie in Metcalf? Gar nichts. Meine Mutter wohnt dort. Sind Sie von dort? Ja, ich bin dort geboren. Sie sehen eigentlich gar nicht aus wie ein Texaner. Bruno goss sich Ketchup über Fleisch und Chips. Guy nahm noch einen Schluck Whisky. Lebt Ihr Vater auch dort? Mein Vater ist tot. Ja. Verstehen Sie sich gut mit Ihrer Mutter? Ja. Tat das wirklich? Ihre Basis war eher das gegenseitige Nichtverstehen. Egal, der Whisky verbreitete eine angenehme Wärme. Er erinnerte ihn an Anne. Sie trank gern Whisky, wenn sie überhaupt etwas trank. Er passte zu ihr. Goldfarben, licht und hell, mit großer Kunst und Sorgfalt hergestellt. Wir leben in Long Island. Wo da? Great Neck. Anne wohnte auch in Long Island, aber weiter draußen. Ich nenne unser Haus immer den Fuchsbau, weil jeder sich in seiner eigenen Röhre verkriecht, bis runter zum Chauffeur. Klingt ja nicht sehr wohnlich. Der Pickel auf Brunos Stirn wirkte immer monströser. Das liegt an meinem Vater. Ekelhafter Kerl. Mit meiner Mutter verstehe ich mich prima. In ein paar Tagen kommt sie übrigens auch runter nach Santa Fe. Manchmal gehen wir sogar zusammen auf Partys. Das finden Sie sicher komisch, was? Nein. Wenn ich bloß mein eigenes Geld hätte. Aber mein Vater rückt es nicht raus. So lächerlich es klingt, aber ich habe heute nicht mehr als von meiner Schulzeit. Dabei stammt das Geld aus der Familie meiner Mutter. Mein Vater hätte einen netten, ruhigen Sohn haben sollen. So wie Sie, dann wäre alles in Butter. Sie meinen, ich bin nett und ruhig? Sie sind ernsthaft. Sie haben richtig studiert. Ich bin schon im dritten Semester Harvard rausgeflogen. Alkohol und Karten. Ich habe einfach keine Lust zum Arbeiten. Warum soll denn jemand arbeiten, wenn er nicht muss? Ich bring's eben auf leichtere Art zu Magengeschwüren als mein Vater. Außerdem behaupte ich, dass sein Geschäft, wie überhaupt jedes Geschäft, nichts als legalisierte Halsabschneiderei ist. So wie Heirat nichts als legalisierter Beischlaf ist. Guy nahm sich Salz zu seinen Chips. Er aß langsam. Er dachte an Anne. Manchmal schien ihm ihr traumartiges Bild viel wirklicher als die Außenwelt, die nur in harten Fragmenten zu ihm durchdrang. Fetzen von Bildern, wie die lange Zigarette, die Bruno in sein Kläckschen Butter gesteckt hatte. Wie die Glasscherben von dem Bild von Brunos Vater, das Bruno, wie er erzählte, in die Diele geschleudert hatte. Ihm fiel ein, dass er vielleicht zwischen dem Besuch bei Miriam und der Reise nach Florida ein paar Tage bei Anne in Mexiko einschieben könnte. Wenn er die Sache mit Miriam schnell erledigte, konnte er kurz nach Mexico City fliegen und von da aus dann nach Palm Beach. Aus dem Zimmer meiner Mutter habe ich sein Bild rausgeschmissen. Da hatte er es aufgehängt. Dabei kann meine Mutter den Captain genauso wenig leiden wie ich. Captain, wenn ich das schon höre. Brunos steife Hand krampfte sich zusammen. Mund und Augen schlossen sich. Gleich fängt er an zu weinen, dachte Guy. Können Sie denn nicht wegziehen von zu Hause? Klar. Ich will aber bei meiner Mutter sein. Und die Mutter blieb natürlich. Wegen des Geldes. Haben Sie schon mal Lust, jemand umzubringen? Nein. Ich aber. Ganz bestimmt. Manchmal könnte ich meinen Vater glatt umbringen. Wissen Sie, was für ein Hobby der hat? Raten Sie mal. Guy hatte keine Lust zum Raten. Das ganze Geschwätz langweilte ihn. Er sammelt Backformen. Im Ernst. Ausstechformen. Aus Bayern, England, Frankreich, Ungarn. Die hängen alle in seinem Zimmer. Und das im Maschinenzeitalter. Guy starrte ihn an. Bruno selbst war viel komischer als das, was er da erzählte. Benutzt er sie denn manchmal? Ich meine, backt er manchmal was? Meine Mutter sagt immer, er soll doch wieder an seine Backformen gehen. Feiner Schweiß bedeckte sein Gesicht wie eine dünne Ölschicht. Darf ich mal fragen, wie alt Sie sind? 29. Ach, ich hätte Sie älter geschätzt. Für wie alt würden Sie mich halten? Vielleicht 4 oder 25. Bruno sah jünger aus, aber Guy wollte ihm etwas Nettes sagen. Ja, stimmt. 25. Finden Sie, ich sehe wie 25 aus mit diesem Dings da mitten auf der Stirn? Ein Furunkel ist das. Alles, was ich ekelhaft finde, kommt da heraus. Eine Hiobsplage ist das. Anna. Und damit komme ich in Santa Fe an. Mit geballten Fäusten saß er da auf seinem Stuhl, ein Bild der Tragik. Guy schlug eines der Bücher auf, die auf den Sitzen verstreut lagen. Es war ein Kriminalroman. Auch die anderen Bücher waren Kriminalromane. Als er ein paar Zeilen zu lesen versuchte, verschwammen sie vor seinen Augen. Er hatte wohl allerhand getrunken. Na, heute Abend war's egal. Wissen Sie, ich habe eine Theorie. Danach sollte jeder Mensch vor seinem Tode alles tun, was er kann. Und dann viel leichter sterben bei dem Versuch, irgendwas wirklich Unmögliches zu tun. Zum Beispiel? Zum Beispiel eine Raketenfahrt zum Mond. Oder einen Geschwindigkeitsrekord mit dem Auto, mit verbundenen Augen. Das habe ich mal gemacht. Ich habe keinen Rekord gebrochen, aber 160 habe ich geschafft. Mit verbundenen Augen. Und einen Einbruch habe ich gemacht. Guy lächelte ungläubig, obwohl er Bruno glaubte. Bruno neigte zweifellos zur Gewalt und wohl auch zu Wahnsinnstaten. Verzweiflung, dachte Guy, nicht Wahnsinn. Dabei wollte ich gar nichts haben. Ich habe nur etwas ganz Unnützes mitgenommen. Und was, wenn man fragen darf? Ein Feuerzeug und eine kleine Figur vom Kaminsims und noch irgendwas. Sie sind der Einzige, der das weiß. Ich rede sonst nicht viel. Sie glauben sicher, ich rede viel. Die steifen, leicht zitternden Hände mit den abgebissenen Nägeln spielten mit einer Streichholzschachtel und ließen sie auf das aschenbestreute Steak fallen. Wie sinnlos und trübe das alles war. Erzählen Sie mal was von sich. Da gibt's nichts zu erzählen. Er fühlte, wie der Alkohol in ihm tiefer sank und von ihm Besitz ergriff. Wenn er den Auftrag in Palm Beach bekam, die weißen Häuser über dem grünen Rasen kamen ihm in den Sinn. Ohne dass er sich Mühe gab, stand sein Entwurf in allen Einzelheiten vor ihm. Es war ein gutes Gefühl, voller Sicherheit und großem Glück. Sind Sie verheiratet? Nein. Naja, eigentlich doch, wir leben getrennt. Ah, warum? Wir passen nicht zusammen. Wie lange leben Sie schon getrennt? 3 Jahre. Wollen Sie sich nicht scheiden lassen? Ja. Sie haben sie mächtig geliebt, was? Wieso sah man ihm das an? Brunos Augen schauten ihn an, ohne zu blinzeln, als hätte seine Müdigkeit den Schlafpunkt schon überschritten. Guy hatte das Gefühl, die grauen Augen starrten ihn schon seit Stunden an. Warum glauben Sie das? Oh, Sie sind ein netter Kerl. Sie nehmen alles sehr ernst. Auch Frauen, was? Wieso? Ich meine, Sie erhoffen sich viel und dann kriegen Sie einen Tritt, stimmt's? Nicht immer. Brunos Fuß mit dem altmodischen Schuh baumelte an seinem übergeschlagenen Bein. Wieder und wieder streifte der Finger die Asche von der Zigarette auf den Teller. Das übrig gelassene dunkelrosa Beefsteak wurde langsam von einem Aschenregen zugedeckt. Was war denn los mit Ihrer Frau? Hat sie sich mit anderen Männern eingelassen? Er hatte ins Schwarze getroffen und das irritierte Guy. Nein, das ist ja auch längst vorbei. Konnten Sie sich denn nicht scheiden lassen? Scham stieg in ihm auf. Darum habe ich mich bisher nicht viel gekümmert. Und jetzt? Jetzt will sie die Scheidung. Ich glaube, sie bekommt ein Kind. Raffiniertes Biest. Treibt sich 3 Jahre herum und jetzt hat sie einen Dummen gefunden, von dem sie sich ein Kind anhängen lässt. Wahrscheinlich hat er mehr Zaster als sie. Genau so war es vermutlich. Aber woher konnte Bruno das wissen? Morgen stand er ihr gegenüber, konnte die Hand nach ihr ausstrecken und sie berühren. Die Vorstellung, die weiche Haut zu berühren, die er einst geliebt hatte, war ihm grässlich. Er hatte plötzlich ein Gefühl völligen Versagens. Also mal im Ernst. Was ist denn passiert? Können Sie mir doch erzählen, oder? Interessiert mich wirklich. Was war passiert? Steve war passiert. Er griff zum Glas. Er sah den Nachmittag in Chicago vor sich, abgeblasst mittlerweile zu einem Schwarz-Weiß-Foto, eingerahmt von der Türöffnung des Zimmers. Es war Miriam, die sich von dem schmalen, hohen Fenster abwandte und ihm ihr herzförmiges, sommersprossiges Gesicht entgegenhielt, wie immer, wenn sie im Begriff war, zu lügen. Guy, nun schau doch nicht so. Und es war auch Steves langes, dunkles Gesicht mit dem impertinenten Lächeln. Kein anderer Nachmittag glich diesem in Farbe, Geschmack und Geräusch. Es war eine Welt für sich, wie ein böses kleines Kunstwerk. Aber Steve war nicht die ganze Geschichte. Steve war nur die Schlusspointe der Geschichte ihrer zahlreichen Betrügereien. An jenem Nachmittag war nur sein eigener 26-jähriger Stolz endlich explodiert. Es war die uralte, schon klassische Geschichte, dramatisch und zugleich komisch, trotz seiner Dummheit. Und nun verspürte er Lust, diesem Fremden im Zug alles zu erzählen, der zuhören, teilnehmen und vergessen sollte. Ich hab zu viel von ihr erwartet. Gott, sie wollte beachtet werden. Wahrscheinlich wird sie ihr Leben lang flirten, egal mit wem sie zusammenlebt. Kenn ich. Der ewige Teenager kann nicht mal so tun, als ob sie einem allein gehört. Was sagte Bruno da? Natürlich hatte Miriam das früher fertig gebracht. Abrupt gab er es auf, Bruno davon zu erzählen. Solche Frauen ziehen die Männer an wie ein Mülleimer, die Schmeißfliegen. Sie müssen ja böse Erfahrungen gemacht haben. Oh, mein Vater hatte mal so eine. Carlotta hieß sie. Carlotta. Jetzt kam's raus. Carlotta hieß der Schlüssel zu Brunos Persönlichkeit. Zu dem Hass auf seinen Vater, zu seiner Spätentwicklung. Wie viel hat sie gehabt? Ganze Menge. Bis ich dahinter kam. Egal. Erzählen Sie mir lieber, was Sie noch alles vorhaben, bevor Sie sterben. Sterben? Wer redet vom Sterben? Ich habe noch ein paar todsichere Sachen auf Lager. Könnte ich sofort mit anfangen. Aber vielleicht verkaufe ich auch bloß die Idee. Und dann habe ich noch eine Menge Ideen für den perfekten Mord. Ich hoffe, Sie haben mich nicht hergebeten, um eine Ihrer Ideen in die Tat umzusetzen. Oh mein Gott, Guy. Sie mag ich doch. Ehrlich. Das Flehen um Zuneigung in dem nachdenklichen Gesicht. Und die Einsamkeit in den kleinen, gequälten Augen. Haben Sie niemals das Gefühl gehabt, Sie möchten? Stehlen? Jemanden umbringen? Nein. Doch. Steve fiel ihm plötzlich ein. Bei ihm hatte er schon mal an Mord gedacht. Ich sehe es Ihnen an. Warum geben Sie es nicht zu? Ich bin da eben anders. Da irren Sie sich sehr. Jeder Mensch kann zum Mörder werden. Oft fehlt nur eine Kleinigkeit, damit man die Grenze überschreitet. Bruno griff nach der Flasche, sah, dass sie leer war, nahm eine neue und zog ein goldenes Taschenmesser, das an einem fadendünnen Goldkettchen hing, aus der Hosentasche. Ein richtiges Schmuckstück, dachte Guy, während Bruno den Verschluss der Flasche aufschnitt. Eines Tages würde Bruno vielleicht mit diesem Messerchen einen Mord begehen und davonkommen, weil es ihm ziemlich egal war, ob man ihn fasst oder nicht. Kommen Sie mit nach Santa Fe. Ein paar Tage ausruhen. Nein, danke, ich kann nicht. Ich lade Sie ein. Vielen Dank, aber wenn ich in Metcalf alles geregelt habe, geht's wieder an die Arbeit. Ein neues Haus? Ja. Golf und Country Club, das neue Palmyra in Palm Beach. Nein, wirklich? Natürlich hatte Bruno vom Palmyra Club gehört. Es war der größte von Palm Beach. Er hatte sogar gehört, dass man einen neuen bauen wollte. Und Sie haben den entworfen? Könnten Sie ihn mir mal aufmalen? Er zögerte. Aber warum eigentlich nicht? Mit sicheren Strichen zeichnete Guy in Brunos Adressbuch eine Skizze der Gebäude. Ein Glücksgefühl durchströmte ihn und Tränen der Aufregung traten ihm in die Augen, während er Bruno alles erklärte. Die versenkbare Wand, durch die das untere Stockwerk zu einem großen Ballsaal mit Terrasse umgewandelt werden konnte. Die Patentfenster, die die Klimaanlage überflüssig machten. Aber wie konnte er nur so vertraut mit Bruno sprechen und sein Bestes derart bloßlegen? Klingt ganz enorm. Und Sie sagen denen so einfach, wie es aussehen soll. Nein, es muss ziemlich vielen Leuten gefallen. Passen Sie auf, Sie werden noch berühmt. Vielleicht sind Sie es jetzt schon. Die Zeitschriften würden wohl Fotos bringen. Vielleicht kam auch etwas in die Wochenschau. Guy Daniel Haynes, ein Name. Dann war es vorbei mit dem lästigen, immer leise bohrenden Bewusstsein, dass N mehr Geld besaß als er. Das wäre doch ein Motiv, nicht, Guy? Was denn? Na, wenn Ihre Frau jetzt Krach macht. Wegen der Scheidung, meine ich. Und wenn Sie dadurch den Auftrag verlieren, wird das kein ausreichendes Motiv für einen Mord. An Miriam? Ja, klar. Nein. Aber Bruno hatte mit seiner Frage einen wunden Punkt berührt. Wahrscheinlich hatte Miriam vom Palm Beach Projekt gehört, von seiner Mutter. Es war ihr zuzutrauen, dass sie sich was einfallen ließ, aus reiner Bosheit. Als sie sie betrog, hätten sie sie da nicht gern umgebracht? Nein, können sie nicht mal aufhören mit dem Thema. Wenn er bloß mal an die frische Luft könnte, ein paar Schritte laufen. Aber der Zug machte keine Anstalten zu halten, als sollte alles ewig so weitergehen. Soll ich Ihnen mal eine meiner Ideen verraten, wie ich meinen Vater umbringen könnte? Nein. Lieber die mit dem defekten Lichtschalter im Bad oder mit dem Kohlenmonoxid in der Garage? Ach Gott, meinetwegen tun Sie es doch, aber hören Sie auf mit dem Reden. Bruno schien sich an Rändern aufzulösen, als ob er zerflösse. Es blieb nur die Stimme, ein böser Geist. Alles, was Guy verachtete, schien in Bruno verkörpert zu sein. Soll ich Ihnen mal den perfekten Mord an Ihrer Frau ausmalen? Sie können es vielleicht eines Tages gebrauchen. Ich muss ein paar Schritte gehen. Mensch, ich habe eine Idee. Wir begehen jeder einen Mord für den anderen. Ich bringe Ihre Frau um und Sie meinen Vater. Wir haben uns im Zug getroffen und kein Mensch weiß, dass wir uns kennen. Perfekte Alibis, verstehen Sie? Die Wand vor seinen Augen klopfte mit rhythmischen Pulsschlägen, als sei sie im Begriff aufzuspringen. Mord, das Wort erschreckte ihn, verursachte ihm Übelkeit. Er wollte weg, aus dem Abteil raus. Aber ein Albtraum hielt ihn hier fest. Er versuchte, sich aufzurichten und die Wand festzuhalten, um Brunos Worte zu verstehen. Er spürte, irgendwo war Logik darin, wie in einem Rätsel oder einem Puzzle. Mensch, feuerfeste Alibis! Die Idee meines Lebens! Begreifen Sie das gar nicht? Ich könnte es irgendwann machen, wenn Sie nicht in der Stadt sind. Und Sie können es machen, wenn ich nicht da bin. Sie würden es doch fertig bringen, was? Irgendwelche Haken gäb's nicht dabei. Dafür würde ich schon sorgen. Mein Wort, Guy. Guy stieß ihn von sich. Er brauchte Luft. Doch er sah nichts als feste Wände um sich. Der kleine Raum war zur Hölle geworden. Was tat er hier? Wann und warum hatte er so viel getrunken? Ganz bestimmt. Sie würden es fertig kriegen. Hören Sie auf mit Ihren blöden Theorien, wollte er rufen. Aber er brachte nur ein Flüstern zustande. Mir langt's jetzt. Das kleine Gesicht vor ihm verzerrte sich plötzlich auf merkwürdige Weise. Es lächelte seltsam allwissend und abstoßend. Okay. Aber Sie müssen doch zugeben, dass es eine gute Idee ist. Endlich hatte er die Tür erreicht. Er ging hinaus, öffnete eine zweite Tür und trat auf die Plattform. Am liebsten hätte er sich übergeben. Guy! Guy! Es tut mir leid. In Ordnung. Danke, Guy. Kommen Sie morgen früh zu mir rein, ja? Ich schließe meine Tür nicht ab. Guy lehnte sich noch einen Augenblick an die grüne Wand und schlich dann langsam in sein Abteil. Aus Gewohnheit wollte er im Bett nach seinem Buch greifen. Er hatte es in Brunos Abteil gelassen. Sein Plato. Jetzt musste er die Nacht über dort bleiben und Bruno würde es anfassen und aufschlagen. Der Gedanke war ihm unsympathisch. Tag, Guy. Tag, Miriam. Wie geht es dir? Im Januar ist es soweit. Warum sie wohl den Eingang des Sportplatzes als Treffpunkt vorgeschlagen hatte. Doch wohl kaum, um alte Erinnerungen darauf zu beschwören. Mein Gott, wie oft hatte er hier gestanden und auf sie gewartet, mit klopfendem Herzen. Ich nehme an, du willst ihn heiraten, das stimmt doch, oder? Doch, natürlich. Aber nicht so schnell, es sind da ein paar Schwierigkeiten aufgetreten. Schwierigkeiten? Wir können noch nicht heiraten. Oh. Ganz ruhig bleiben. Er drehte sich weg. Kein Mensch war zu sehen. Es war, als wären alle in die umliegenden Häuser geflüchtet. Er ist verheiratet. Ja. Er ist verheiratet. Ich möchte die Sache ins Reine bringen, solange ich hier bin. Ich möchte hier weg, Guy. Wegen der Scheidung? Ich mag hier nicht mehr sein. Miriam, wir könnten uns in Dallas scheiden lassen, wenn dir das lieber ist. Ich möchte gern noch warten, Guy. Würde dir das was ausmachen? Eine kleine Weile nur? Ich hatte angenommen, dass es dir was ausmachte. Will er dich nun heiraten oder nicht? Er könnte mich im September heiraten. Dann wäre er frei, aber... Was aber? Ich möchte hier weggehen, Guy. Mit dir zusammen. Was willst du eigentlich, Miriam? Deine Mutter hat gesagt, du fährst nach Palm Beach. Ja, ja, vielleicht. Ich habe da zu arbeiten. Guy, nimmst du mich mit? Wenn ich bis Dezember bei dir bleiben könnte und wir uns dann scheiden ließen... Er blieb ruhig, obwohl sein Herz zum Zerspringen klopfte. Sie war ekelhaft. das Kind eines anderen. Und er sollte sie mitnehmen und den Ehemann spielen, bis sie das Kind des anderen zur Welt gebracht hatte. Wenn du mich nicht mitnimmst, komme ich trotzdem. Miriam, ich könnte die Scheidung erzwingen. Das würdest du mir nicht antun. Es war dieses Flehen und Drohen in einem, das ihn schon immer verwirrt und Liebe und Zorn in ihm geweckt hatte. Sie verwirrte ihn auch heute. Sie hatte recht, er würde die Scheidung nicht einleiten. Nicht, weil er sie noch liebte, sondern weil sie ihm leid tat und er nicht vergessen konnte, dass er sie einmal geliebt hatte. Wenn du darauf bestehst, mitzukommen, lehne ich den Auftrag ab. Es hätte keinen Sinn mehr. Ruhe, sagte er sich noch einmal. Nur jetzt nicht den Kopf verlieren. Der Auftrag war verloren. Wozu sich noch aufregen? Ich werde ein Telegramm losschicken und meine Bewerbung zurückziehen. Anne. Anne war noch da. Und mit ihr zusammen konnte er alles, auch dieses, ertragen. Und was dann? Oh, vieles. Aber das werde ich dir nicht auf die Nase binden. Er würde nach Mexico City fahren und ein paar Tage mit Anne zusammen sein. Du läufst also weg. Das ist allerdings billig. Noch was? Du hast es ja gehört. Alles in Ordnung, Ma. Das freut mich, Al. Was hat sie denn gesagt? Du warst ja nicht lange weg. Ich dachte, ihr esst vielleicht zusammen. Nein, Ma, lieber nicht. Im Grunde hatte ihn das Versagen immer gereizt. Schon auf der Schule und später auf der Universität, wo er durch Examina gefallen war, die er leicht hätte bestehen können. Oder bei der Heirat mit Miriam, von der ihm jeder abgeraten hatte. Hatte er nicht gewusst, dass das nicht gut gehen konnte? Und jetzt hatte er ohne Wimpernzucken seinen größten Auftrag aufgegeben. Es ist alles in Ordnung, aber die Sache in Palm Beach werde ich wahrscheinlich nicht machen. Was hat denn die Sache in Palm Beach mit Miriam zu tun? Sie will mitkommen, und das halte ich nicht aus. Er sah Miriam plötzlich in Palm Beach. Miriam im Gespräch mit Clarence Brillhart, dem Manager des Palmyra Clubs. Aber es war nicht die Vorstellung von Brillharts Schock, es war der eine Widerwillen, der die Sache unmöglich machte. Er ertrug es nicht, Miriam während einer solchen Arbeit in der Nähe zu haben. Ich halte es einfach nicht aus. Oh. Ma, mir ist jetzt alles egal. Glaub's mir, wirklich alles. Ich glaub's dir ja. Wieso ist dir alles egal? Weil ich nach Mexiko fahre, um N zu sehen. Ja, wirklich? Du reißt dir was zurecht, Junge. Willst du nicht mitkommen? Nach Mexiko? Keine 10 Pferde bringen mich nach Mexiko. Aber vielleicht kannst du N dazu bringen, dass sie mich auf dem Rückweg besucht. Ja, vielleicht. Ach, Guy. Manchmal denke ich, du bist doch wieder glücklich und immer in den merkwürdigsten Augenblicken. Mr. Clarence Brillhart, Palmyra Club. Umstände zwingen mich, Auftrag abzulehnen. Aufrichtiges Bedauern und Dank für Hilfe und Ermutigung. Brief folgt. Was ist los? Bitte schreib mir doch. Wir bleiben noch 2 Wochen hier im Ritz. Dieses muss und wird vorübergehen. Was auch passiert, erzähl es mir und lass uns klar sehen. Oft habe ich das Gefühl, dass du das nicht tust. Klar sehen, meine ich. Du bist so nah. Es ist wirklich absurd, dass du nicht für einen Tag oder so herkommen kannst. Ich brauche dich sehr und meine Eltern würden sich auch freuen. Darling, deine Entwürfe sind fabelhaft. Dad war sehr beeindruckt und ich bin schrecklich stolz auf dich. Alles Liebe, Anne. Ankomme Montag mit Flugzeug in Mexico City. Habe mehrere Tage Zeit, freue mich, Guy. Lieber Guy, dieser Brief kommt von Ihrem Reisefreund. Sie haben Ihr Buch, den Plato, in meinem Abteil liegen lassen. Ich habe Ihre Adresse darin gefunden. Das Buch schicke ich Ihnen nach. Es war mir eine große Freude, mit Ihnen zu essen. Und ich darf Sie jetzt hoffentlich zu meinen Freunden zählen. Falls Sie sich doch noch entschließen könnten, zu mir nach Santa Fe zu kommen. Meine Adresse ist Hotel La Fonda. Ich denke immer noch an unsere Idee. Sie ist großartig und unbedingt durchführbar, bestimmt. Auch wenn ich weiß, dass Sie das Thema nicht interessiert. Was gab es Interessantes mit Ihrer Frau? Bitte schreiben Sie mir doch mal. Außer, dass mir in El Paso die Brieftasche gestohlen wurde, ist hier nichts Besonderes passiert. Hoffentlich höre ich bald von Ihnen. Ihr Freund. Als das Telefon klingelte, war es schon 11 Uhr abends und sie saßen mit Onkel Clinton, dessen Frau und den beiden Cousinen Richie und Ty im Wohnzimmer. Das konnte nur Brillhart sein. Bestimmt hatte er sein Telegramm bekommen und wollte nur weitere Erklärungen haben. Hallo, Guy, hier Charlie. Welcher Charlie? Charlie Bruno. Oh. Wie geht's? Vielen Dank für das Buch. Ich hab's noch nicht abgeschickt, aber ich tue es noch. Kommen Sie nach Santa Fe? Nein, ich glaube nicht, dass ich es schaffe. Oh, und wie ist es mit Palm Beach? Kann ich Sie da mal besuchen in ein paar Wochen? Ich würde es mir gern mal ansehen. Tut mir leid, aber aus der Sache wird nichts. Wegen Ihrer Frau? Nein. Sie will, dass Sie bei ihr bleiben? Ja, so ungefähr. Guy, hören Sie. Haben Sie ihretwegen den Auftrag abgelehnt? Nein, nein, eigentlich nicht. Ist ja auch jetzt egal, die Sache hat sich erledigt. Und Sie müssen mit der Scheidung bis nach der Geburt des Kindes warten. Der andere will Sie nicht heiraten, was? Oh, doch, doch, das will er. Bloß... Wirklich? Ich kann jetzt nicht weiterreden, wir haben Gäste. Schöne Ferien noch, Charlie. Hören Sie zu, Guy. Wenn Sie irgendwas erledigt haben wollen, brauchen Sie mir nur ein Zeichen zu geben. Also, wollen Sie, Guy? Gar nichts will ich, verstanden? Guy, ich mein's ernst. Sagen Sie mal, was geht Sie das alles eigentlich an? Guy! Wiedersehen, Charlie. Alles, was er Anne von Miriam erzählt hatte, versank ins Nichts, als er jetzt neben ihr auf dem Kiesweg auf und ab ging. Er nahm beim Gehen ihre Hand und blickte sich in der Landschaft um, in der ihm alles fremd war. Die breite mit Riesenbäumen bestandene Prachtstraße, wie die Champs-Élysées. Militärische Statuen auf Podesten und dahinter Gebäude, die er nicht kannte, der Paseo de la Reforma. Meinst du nicht, dass du etwas übereilt gehandelt hast? So eine große Sache einfach aufzugeben? Mit Miriam zusammen? Unter diesen Umständen nie im Leben. Das solltest du aber nicht sagen. Es stimmt aber. Ich kann sie nicht mehr ausstehen. Miriam ist genau das, was gemeint ist, wenn man sagt, dass Amerika nie erwachsen wird und dass Korruption noch belohnt wird. Frauen wie sie, die sehen sich schlechte Filme an oder spielen selbst darin mit, lesen kitschige Liebesgeschichten, wohnen in Bungalows, brechen in andere Leute Ehen ein und treiben ewig ihre Männer an, damit sie dieses Jahr mehr verdienen und nächstes Jahr dann noch mehr auf Abzahlung kaufen können. Guy, hör auf. Du redest ja wie ein Kind. Er suchte Annes Abwehr. Er wollte darunter leiden, dass sie sich abwandte und ihn stehen ließ. Wenn du bloß erwachsen sein wolltest. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass man emotionell nicht mehr weiter wächst. Es ist mir egal, was du gelesen hast. Es ist jedenfalls falsch. Ich werde es dir beweisen und wenn es mein Tod wäre. Was könnte ich denn jetzt noch denken? Dass du noch nie so nahe daran warst, frei zu sein wie jetzt. Was meinst du denn, weiter noch denken zu müssen? Guy, ich weiß ganz sicher, du hast es in dir, schrecklich glücklich zu sein. Am Abend gingen sie alle vier zu einem Konzert und aßen hinterher noch gemeinsam zu Abend. Annes Eltern bedauerten, dass er nicht den Sommer über mit ihnen in Acapulco bleiben konnte. Anne und Annes Eltern wohnten im Ritz. Er wohnte im Hotel Monte Carlo, etwa 10 Straßen vom Ritz entfernt. Es war ein großes, schäbiges Gebäude, das aussah wie der frühere Wohnsitz eines Generals. Er legte den Kopf zurück und ließ seinen Blick in dem schäbigen Hinterzimmer herumwandern, wobei er auf die gedämpften, rattenähnlichen Geräusche menschlichen Lebens aus dem ganzen Hause horchte. Was mochte es sein, das ihn hier anzog? Gefiel er sich etwa in einer schäbigen, unbequemen und unwürdigen Umgebung? Oder wollte er sich vor Miriam verstecken? Am nächsten Morgen rief Anne an. Es war ein Telegramm für ihn gekommen. Würdest du es mir bitte vorlesen? Ja. Miriam hatte gestern Fehlgeburt. Sehr bekümmert, möchte dich sehen. Kannst du herkommen, Mama? Oh, Guy. Zorn und Übelkeit stiegen in ihm hoch. Das hat sie selbst gemacht. Das kannst du nicht wissen, Guy. Ich weiß es. Meinst du nicht, du solltest hinfahren? Jedenfalls kann ich mich jetzt wieder um den Palmyra-Auftrag bemühen. Wann ist das Telegramm aufgegeben worden? Am 9. Dienstag um 16 Uhr. Er gab ein Telegramm an Mr. Brillhart auf mit der Anfrage, ob er sich doch noch um den Auftrag bewerben dürfe. Zweifellos würde das in Ordnung gehen, aber wie blödsinnig stand er da und nur wegen Miriam. Er schrieb ihr. Ich kann jetzt keine Rücksicht nehmen und werde die Scheidung einleiten. Ich komme auf ein paar Tage nach Texas. Hoffentlich bist du dann wieder wohlauf. Wenn nicht, kann ich das Nötige auch allein unternehmen. Ich wünsche dir baldige Genesung, Guy. PS, bis Sonntag erreichst du mich unter dieser Adresse. Nachmittags, im Park von Xochimilco, hatte er plötzlich das Gefühl, er müsse etwas ganz Verrücktes tun. Ich werde dich heute Abend in das beste Lokal von ganz Mexico City einladen. Bist du wirklich glücklich? Ja, glücklich. Und irgendwie fremd. Muy extranjero. Wieso? Ja, weil ich eigentlich nie richtig daran geglaubt habe, dass es für mich in den Sternen stand, dass es für mich bestimmt war. Das Palmyra, meine ich. Ich habe immer daran geglaubt. Ja, du. Miriam wird Schwierigkeiten machen. Der andere Mann wird sie nicht heiraten wollen. Er hat schon eine Frau. Ach. Ach, komm. Lass uns nicht mehr dran denken. eigentlich allein? Wo lauft ihr denn hin? Hallo. Heißen Sie nicht Miriam? Ja. Und wer sind Sie? Haben wir uns nicht schon mal getroffen? Sie? Was wollen Sie? Oh! Guy lehnte an der Wand neben seinem Bett im Hotel Monte Carlo und sah Anne zu, die in dem Familienalbum blätterte, das er aus Metcalf mitgebracht hatte. Herrlich waren diese Tage mit Anne gewesen. Morgen fuhr er nach Metcalf und dann weiter nach Florida. Vor 3 Tagen hatte Mr. Brillhart ihm telegrafisch bestätigt, dass ihm der Auftrag weiterhin sicher sei. 6 Monate Arbeit lagen jetzt vor ihm und im Dezember wollte er dann mit dem eigenen Haus anfangen. Du möchtest es gern groß haben. Ja. Dann wollen wir es auch groß haben. Sie lag entspannt in seinen Armen. Beide seufzten gleichzeitig und sie lachte, als er sie enger an sich zog. Ich habe das Gefühl, ich könnte Miriam anrufen und mit ihr reden und dann wäre alles in Ordnung. Als ob mir genau das Richtige einfiele, weißt du. Da steht das Telefon. Wie spät ist es? Ich habe Mutter gesagt, ich wäre um 12 zurück. 11:07. Bist du gar nicht hungrig? Kuchen. Kuchen. Pass mal auf, ich zaubere dir jetzt einen Kuchen her. Und zwar einen großartigen. Aus einer Ecke des Koffers nahm er eine Blechbüchse, die ihm jetzt erst wieder eingefallen war. Seine Mutter hatte ihm einen Kuchen gebacken mit der Brombeerkonfitüre, die er morgens beim Frühstück so gepriesen hatte. Anne rief die Bar unten im Hotel an und bestellte einen ganz speziellen Likör, den sie kannte. Er kam tief dunkelrot wie das Brombeergelee in fingerschlanken Stielgläsern. Der Kellner verließ das Zimmer und sie hoben die Gläser, als das Telefon laut und wiederholt klingelte. Sicher, Mutter. Guy nahm den Hörer ab. Er hörte, wie eine weit entfernte Stimme mit der Telefonistin sprach. Die Worte kamen näher, schrill und erregt, und er erkannte die Stimme seiner Mutter. Hallo? Hallo? Hallo? Guy? Mama! Guy! Mama! Was ist passiert? Was ist los? Mit Miriam. Was ist denn? Guy, sie ist gestern Abend umgebracht. Was? Gestern Abend. Guy, sie ist ermordet worden. Ermordet? Gestern Abend am See, man weiß noch gar nicht. Mama, du bist... Guy, kannst du herkommen? Ja, Mama. Und wie denn? Wie sie ist erwürgt. Hast du... Mama, hör mir zu. Ich komme so schnell ich kann. Kannst du kommen, Guy? Ich komme so schnell ich kann. Heute Abend. Ja. Ja, sorg dich nicht. Wir sehen uns ganz bald. Miriam. Guy, was ist los? Miriam ist umgebracht worden. Ermordet? Wann ist es passiert? Gestern Abend. Weiß man, wer es getan hat? Nein. Ich muss sofort hin. Mein Gott. Er starrte auf die braune Schreibtischunterlage. Wo er vorhin die Vision seines neuen Hauses gesehen hatte, erschien ihm jetzt ein lachendes Gesicht. Erst der halbmondförmige Mund und dann das Gesicht. Bruno. Die Zunge fuhr grinsend über die Oberlippe und dann kam das lautlos zuckende Lachen, das die Haarsträhnen in die Stirn fallen ließ. Guy blickte stirnrunzelnd auf Anne. Was ist, Guy? Gar nichts. Und wenn Bruno es getan hatte? Natürlich war das gar nicht möglich. Aber wenn nun doch? War er schon festgenommen? Hatte er angegeben, der Mord sei ein gemeinsamer Plan gewesen? Ein neurotischer Mensch wie Bruno war zu allem fähig. Hatte er Guy im Spaß oder Zorn oder Trunk irgendetwas gesagt, das man als Einverständnis mit Brunos Wahnsinnsidee auslegen konnte? Nein, er hatte nichts gesagt. Aber gegen sein Nein stand Brunos Brief, von dem er jedes Wort auswendig wusste. Unsere Idee mit den beiden Morden, sie ist großartig und unbedingt durchführbar. Bestimmt. Draußen war alles schwarze Dunkelheit. Er überließ sich dem Brüllen und Schütteln der Motoren und schlief ein. Ihm war, als würden die Maschinen sein Gehirn in Stücke reißen und alles in der Luft verstreuen. Seine Mutter saß im Schaukelstuhl in ihrem Wohnzimmer, ein Taschentuch an die Schläfe gepresst. Sie hatte ihn erwartet, stand aber nicht auf, als er hereinkam. Gestern war ich den ganzen Tag bei Mrs. Joyce. Aber ich bringe es nicht fertig, zur Beerdigung zu gehen. Mrs. Joyce hat mich gefragt, ob du vielleicht etwas weißt. Geh dann nicht wieder hin, Ma. Oben auf seinem Schreibtisch fand er einen Brief und ein kleines quadratisches Päckchen mit dem Namen eines Geschäfts in Santa Fe. Es enthielt einen schmalen Gürtel aus Eidechsenleder mit silberner Schnalle in Form eines H. Auf dem beigefügten Zettel stand: Habe leider den Plato auf dem Weg zum Postamt verloren. Hoffentlich geht dies als Ersatz. Charlie. Der Briefumschlag stammte aus einem Hotel in Santa Fe. Eine kleine gedruckte Karte fiel heraus. Metcalf ist eine Reise wert. Tag und Nacht Donovan Taxi, Ruf 2, 33, 33. Jederzeit schnell und zuverlässig. Er zerknüllte die Karte und das Päckchen und warf sie zusammen mit dem Gürtel in den Papierkorb. Am Abend rief ihn N. aus Mexico City an. Und man hat noch gar keinen Verdacht? Nein, anscheinend nicht. Fehlt dir was, Guy? Hast du schlafen können? Nein, noch nicht. Wir haben eben unsere eidesstattlichen Erklärungen abgeschickt, dass du hier bei uns warst. Nach der gerichtlichen Untersuchung wird alles in Ordnung kommen. Die ganze Nacht über peinigte ihn der Gedanke, dass er N. nichts von Bruno gesagt hatte. Und er hatte es nicht verschwiegen, um ihr Aufregung zu ersparen, sondern weil er sich schuldig fühlte. Die gerichtliche Voruntersuchung erbrachte keinerlei neue Erkenntnisse und der Fall wurde an die Polizei weitergegeben. Am nächsten Morgen erhielt Guy ein Telegramm. Herzlichste Glückwünsche aus dem Goldenen Westen. In den nächsten Wochen in Palm Beach versuchte Guy nicht mehr an Metcalf, an Miriam, an Bruno zu denken. Er konzentrierte sich auf seine Arbeit, die sein ganzes Können in Anspruch nehmen würde. Dann fand er eines Abends, als er in sein möbliertes Zimmer zurückkam, einen Brief vor. Er kam aus Los Angeles und war ihm von seiner Mutter aus Metcalf nachgeschickt worden. Bruno gratulierte zu seiner Arbeit in Palm Beach und bat um eine kurze Nachricht. Hoffentlich ärgert sie dieser Brief nicht. Ich habe schon oft geschrieben, aber nichts abgeschickt. Ich habe ihre Mutter angerufen und um ihre Adresse gebeten, aber sie wollte sie mir nicht geben. Guy, es besteht wahrhaftig kein Grund zur Besorgnis, sonst hätte ich doch nicht geschrieben. Glauben Sie mir, ich bin vorsichtig. Bitte schreiben Sie bald. Ich fahre vielleicht bald nach Haiti. Immer Ihr Freund und Bewunderer. C.A.B. Guy starrte auf den Briefbogen in seiner Hand. Bruno hatte es getan. Die Erkenntnis kam wie eine donnernde Lawine mit einem Gewicht, das jede Ungewissheit ausschloss. Eine verheerende Katastrophe, die nur von der Unvernunft eines Irren bisher aufgehalten worden war. Er wollte N anrufen, aber er wartete, bis es zu spät war. Unrast ergriff ihn. Lieber Charles, Ihre Nachricht ist mir ebenso unverständlich wie Ihr starkes Interesse für mich. Ich kenne Sie nur flüchtig, doch immerhin genügend, um zu wissen, dass wir keine gemeinsamen Interessen haben, auf denen eine Freundschaft basieren könnte. Bitte rufen Sie meine Mutter nicht mehr an und schreiben Sie auch mir nicht mehr. Vielen Dank, dass Sie versuchen wollten, mir das Buch zurückzuschicken. Der Verlust ist ganz unerheblich. Guy Haines. Habe ich endlich herausgefunden, dass Sie wieder in New York sind und in Ihrem Architekturbüro arbeiten. Ich höre, das Palmyra-Projekt schreitet zügig voran und hoffe, dass Sie die Anerkennung erhalten werden, die Ihnen dafür zusteht. Ich selbst werde im Dezember nach New York kommen und hoffe sehr, Sie zu sehen. Wir müssen unbedingt miteinander sprechen. Haines? Hallo, Guy. Hier ist Charlie. Guy, ich möchte Sie sprechen. Bedauere, ich habe keine Zeit. Was denn los? Sind Sie nervös, Guy? Ich wünsche nicht, Sie zu sehen, das ist alles. Aha. Gut. Wenige Tage später kam er an einem verschneiten Abend mit Anne die Steinstufen seines Hauses in der West 53rd Street hinunter. und sah auf dem Gehweg eine lange, barhäuptige Gestalt stehen, die zu ihnen aufblickte. Tag. Tag, sagte Guy, wie zu einem Fremden, und ging weiter. Guy! Was gibt's? Ich wollte bloß mal guten Tag sagen und fragen, wie es geht. Mir geht's ausgezeichnet. Er wandte sich ab und zog Anne mit sich. Wer ist das? Das ist ein Mann, der letzte Woche bei uns nach Arbeit gefragt hat. Kannst du nichts für ihn tun? Nein, er ist ein Trinker. Ostentativ begann er jetzt von ihrem neuen Haus zu reden. Er wusste, es war das einzige Thema, bei dem seine Stimme halbwegs normal klang. Sie hatten das Grundstück gekauft und jetzt wurden die Fundamente gelegt. Nach Neujahr wollte er ein paar Tage nach Connecticut fahren, um sich die Arbeiten anzusehen. So I do nothing. Forgive me, forgive. Während sie im Kino saßen, grübelte er, wie er Bruno abschütteln und ihm so viel Angst einjagen konnte, dass er ihn in Ruhe ließ. Was nur mochte Bruno von ihm wollen? Wovor haben Sie eigentlich Angst, Guy? Bruno war plötzlich aus dem Nichts auf dem Gehweg aufgetaucht. Es war Ende Januar und wie immer um diese Zeit in New York empfindlich kalt. Jetzt saßen sie in einer Bar in der Sixth Avenue. Und? Sind Sie jetzt glücklich? Warum haben Sie mir kein Wort von Anne erzählt? Wieso von Anne? Ich hätte es einfach gerne gewusst. Damals im Zug. Dies ist heute das letzte Mal, dass wir uns treffen, Bruno. Warum? Ich will doch nur Ihr Freund sein, Guy. Ich werde Sie der Polizei übergeben. Das werden Sie nicht tun. Wenn ich aussage, dass Sie mich dafür bezahlt haben, dann würde das glänzend zu allem anderen passen. Sie haben mich in Metcalf nicht angezeigt, weil Sie mich gern haben, Guy. Sie mögen mich doch. Ich mag Sie überhaupt nicht. Was wollen Sie eigentlich von mir, Bruno? Guy, das wissen Sie. Wir haben ja im Zug darüber gesprochen. Austausch der Opfer. Ich bringe Ihre Frau um, Sie bringen meinen Vater um. Guy brachte keinen Ton heraus. Er hatte es gewusst, bevor Bruno es aussprach. Eigentlich schon seit Miriams Tod. Ich würde Ihnen natürlich alles Wissenswerte bis ins letzte Detail mitteilen. Es wäre ganz einfach. Er hasst mich, dachte Guy plötzlich. Er würde mich liebend gern ebenfalls umbringen. Wenn Sie nicht wollen, so wissen Sie ja, was ich dann tue. Ich zeige Sie an. Mir können Sie keine Angst einjagen. Ich könnte sehr leicht beweisen, dass Sie wahnsinnig sind. Ich bin nicht wahnsinniger als Sie. Einen Augenblick später beendete Bruno das Gespräch. Er sagte, habe um 7 eine Verabredung mit seiner Mutter. In den nächsten Wochen stand Bruno beinahe jeden Abend vor Guys Bürohaus. Stumm, 2 Wochen lang. Dann kam der erste Brief. Er bestand aus 2 Bogen. Auf dem ersten fand sich eine Zeichnung von Brunos Haus und dem Weg, den Guy nehmen sollte. Der 2. Bogen war eng mit der Maschine beschrieben und enthielt einen klaren, detaillierten Plan für den Mord an Brunos Vater. Jetzt kamen alle 2 bis 3 Tage ähnlich lautende Briefe, zuweilen klangen sie betrunken. Bruno arbeitete immer neue Pläne aus, wie der Mord ausgeführt werden könnte. Im 21. Brief dann wurde Anne erwähnt. Sie wollen doch nicht, dass Anne erfährt, welche Rolle Sie bei Miriams Tod gespielt haben, oder? Glauben Sie, dass Anne einen Mörder heiraten würde? Die Zeit wird immer knapper. Mitte März ist der letzte Termin. Bis dahin wäre alles kinderleicht. Zwei Fremde im Zug. Nach dem gleichnamigen Roman von Patricia Highsmith. Aus dem Amerikanischen von Anne Ude. Funkbearbeitung Bernd Lau und Walter Adler. Die Rollen und ihre Sprecher waren Guy Haines, Matthias Hase, Charles Anthony Bruno, Jens Wawrczeck, Erzähler Peter Fricke, Anne Faulkner, Esther Hausmann, Miriam Haines, Yvonne Devrient. In weiteren Rollen Karin Schröder, Karl-Heinz Butzen und Helmut Wieland. Ton und Schnitt Rolf Knapp und Ulrike Koch. Assistenz Günter Maurer. Regie Walter Adler. Sie hörten eine Gemeinschaftsproduktion des Süddeutschen Rundfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk aus dem Jahr 1993.